Hey! Was denn? Hey, brauchst du Teile? Ja, Teile, Mann. Hast du denn? Na hier, Matrix und so. Boah, Neo, Ausreichung, boah. Ja, zeig mir ja, was du da machst. Hey! Was denn? Hey, brauchst du Teile? Ja, Teile, Mann. Was hast du denn? Na hier, Matrix und so. Boah, Neo, ausreichend, boah. Ja, zeig mal her, was du da so hast. Hey, leg mal die Hände aufs Dach. Ich bin der Trophy Schreck. Ich nehm dir deine Drogen ab. Hey, leg mal die Hände aufs Dach. Ich bin der Trophy Schreck. Ich nehm dir deine Drogen ab. Hey, leg mal die Hände aufs Dach. Ich bin der Trophy Schreck. Ich nehm dir deine Drogen ab. Hey, leg mal die Hände aufs Dach. Leg mal die Hände aufs Dach. Ich bin der Trophy Schreck. Ich nehm dir deine Drogen ab. Hey, leg mal die Hände aufs Dach. Ich bin der Trophy Schreck. Ich nehm dir deine Drogen ab. Ich bin der Trophy Schreck. Ich nehm dir deine Drogen ab. Drogen ab.